dass solche Meinungen wie von der Nekla Kelik sofort als Hate Speech abgestempelt wird. Hallo zusammen und willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist Familiennachzug von den Leuten mit subsidiären Schutzstatus. Das war eines der Themen, das die meiste Brisanz aufwies bei den Sondierungsgesprächen zur Bildung der Jamaika-Koalition. Das war auch eine der Themen, die dazu führten, dass die FDP aus den Verhandlungen ausgeschert ist. Wir wollen da mit euch dann einige Daten einleitend durchgehen. Und im Anschluss wollen wir uns dann mit einem Artikel beschäftigen, das dann für die Familienzusammenführung sich ausspricht und ein Artikel, das sich dagegen ausspricht aus der deutschen Presse. Genau, was ist der subsidiäre Status? Laut Tagesschau.de einen eingeschränkten Status, subsidiären Schutz erhalten Menschen, die nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention oder das deutsche Grundrecht auf Asyl fallen. Sie müssen zwar nicht in die Heimat zurück, etwa weil ihnen dort Todesstrafe oder Folter drohen oder Bürgerkrieg herrscht. Anders als Menschen mit Asyl- oder Flüchtlingsstatus bekommen sie aber zunächst nur eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr, die verlängert werden kann. Das bedeutet zusammengefasst, es gibt einen Unterschied zwischen anerkannten Asylanten und Personen mit diesem Status, das heißt subsidiären Schutz. Das ein Problem auch im Rahmen dieser Diskussion sind auch die Zahlen. Das heißt also, es werden verschiedenste Zahlen hantiert, die sich im Rahmen von etwas unter 100.000 bis zu 7 Millionen handeln. Hierbei wird auch nicht oft differenziert, ob das die Gesamtzahl der Personen sind, die im Rahmen von Familiennachzug unabhängig vom Status, ob Asylanten oder subsidiären Schutz ins Land nachgeholt werden könnten oder sollten oder tatsächlich nur um die Personen, die dem Status anheimfallen, die tatsächlich jetzt auch Thema des Videos sind, das heißt subsidiärer Schutz. Die meistzitierten Zahlen sind die vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Hierbei handelt es sich um Zahlen von etwa 100.000 bis 150.000. Der noch amtierende Bundesinnenminister de Maizière nennt jedoch eine Zahl von etwa 400.000. Die CSU-Politikerin Aigner sprach sogar von 7 Millionen. Eine ähnliche Zahl erwähnte auch die Deutsche Bild-Zeitung, also etwas über 7 Millionen, also 7,36 Millionen Personen, die faktisch als Familienmitglieder nochmals ins Land aufgenommen werden müssten. Auch die AfD äußert sich zu den Zahlen und erwähnt hier auch eine Gesamtzahl von einigen Millionen, das heißt also insgesamt etwa 2 Millionen. Das bedeutet, dass wir tatsächlich nicht genau wissen, wie viele Personen als Familienmitglieder tatsächlich noch ins Land dürften. Und wir wissen auch nicht, je nach Quelle, ob hier auch nach Status der Personen unterschieden wird, ob subsidiärer Schutz oder anerkannter Asylanten- oder Flüchtlingsstatus nach Genfer Konvention. Das bedeutet, hier gibt es schon einen riesen Streitpunkt. Wir wollen aber nochmals erwähnen, im Rahmen der Diskussion, im Rahmen der Gespräche zur Bildung einer Jamaika-Koalition ging es ausschließlich um die Familienmitglieder von Personen mit einem subsidiären Schutzstatus. Hier ist es auch ferner so, dass die noch regierende Bundesregierung tatsächlich dann auch festlegte, dass bis 2018 ein Familiennachzug dieser Personen ausgesetzt wird. Deswegen muss es jetzt neu verhandelt werden. Sollen auch nach dem Jahr 2018 Personen, die diesen subsidiären Schutzstatus haben, Familienmitglieder nicht ins Land holen dürfen oder doch? Die Grünen sagten ja, FDP sagte nein. Und jetzt müssen wir tatsächlich schauen, wie sich das auch in der öffentlichen Meinung ausprägt. Daher wollen wir kurz exemplarisch auf einige Artikel eingehen. Für den Familiennachzug äußert sich Martin Klingst von der Zeit. Es wäre aber unmenschlich und aus Integrationsgründen falsch, den Nachzug für subsidiär Geschützte wie der Zeit weiter auszusetzen. Jedenfalls ausnahmslos. Denn das Moratorium für den Familiennachzug ging von einer falschen Voraussetzung aus. Im Frühjahr 2016, als Kriegsflüchtlinge aus Syrien und dem Irak weitgehend nur noch einen auf ein bis zwei Jahre begrenzten subsidiären Schutz erhielten und der Familiennachzug für sie ausgesetzt wurde, ging man davon aus, dass der Krieg 2018 beendet sein würde. Ein Kontraargument wird von der Zeitung Die Welt gebracht. In ihrem Artikel wird die türkischstämmige Soziologin Nekla Kelik zitiert. Ihrer Meinung nach fördere Familiennachzug Parallelgesellschaften. Sie äußerte sich äußerst kritisch dann auch, weil sie die Erfahrung macht im Rahmen von Projekten zur Unterstützung von Flüchtlingen, dass Flüchtlinge, die sich bereits länger in Land aufhielten, also hier bei uns in Deutschland, sich nach der Familienzusammenführung aus den Heimatländern tatsächlich nicht mehr Integrationswillen zeigen in ihren Projekten, sondern weniger. Das heißt, die Familie ist so eine Art Rückzug raus aus der Mehrheitsgesellschaft, ohne nochmals tatsächlich in Bezug auch auf die eigene Integration tätig zu werden. Darüber hinaus sieht sie dann auch einen Parallelenartikel zu den ersten größeren muslimischen Kontingenten an Gastarbeitern, hier insbesondere mit den Gastarbeitern aus der Türkei in den 60er und 70er Jahren. Hierbei sagt sie dann auch explizit, dass die Familienzusammenführung in den 70er Jahren dieser ersten Gastarbeiter aus der Türkei tatsächlich auch in Bezug auf die Integration der Gastarbeiter nicht förderlich waren, sondern ganz im Gegenteil, diese überhaupt die Parallelgesellschaften zustande gebracht habe. Das ist im Grunde genommen ihre Haltung. Sie ist auch hart kritisiert worden, auch von anderen deutschen Medien, so mitunter auch von der Süddeutschen Zeitung als Hasspredigerin bezeichnet worden. Das sind in etwa zwei exemplarische Artikel zu Pro und Contra zum Thema. Ja, ich glaube, es ist schon ziemlich typisch geworden, dass solche Meinungen wie von der Nekla Kelik sofort als Hate Speech abgestempelt wird und sie als Hasspredigerin und so weiter bezeichnet wird. Wobei ihre Meinung auf jeden Fall analysiert und wahrgenommen werden sollte und ich persönlich sie zum größten Teil teile. Ich habe selbst Migrationshintergrund und kann ihre Worte eigentlich aus meiner Erfahrung bestätigen. Das ist tatsächlich, die Integration wird natürlich leichter, wenn die entsprechende Person selbstständig und alleine in der Gesellschaft agieren sollte und dadurch eigentlich viel schneller Sprache lernen sollte, die Regeln der Gesellschaft annehmen sollte und so weiter und so fort. Es gibt ein Muss für diese Person und wenn die Person sozusagen bereits eine große Familie oder Community hat, in der sie sich wohlfühlt und eigentlich unabhängig von der großen Gesellschaft leben könnte, wird ihre Integrationsimpulse auf jeden Fall senken. Ich sehe dann aber auch das Organisatorische als Problem. Wir haben in sehr, sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen aufgenommen, ohne tatsächlich dafür vorbereitet zu sein. Und zwar in keinerlei Hinsicht. Weder emotional, noch was die Infrastruktur anbelangt, noch was die Geldmittel anbelangt. Das bedeutet, es ist vielleicht, wenn es jetzt auch nur für diese kleinere Gruppe, es betreffe ja nur diese Person mit subsidiären Schutz, es ist vielleicht eine Überlegung wert, dann noch erstmal abzuwarten. Unabhängig davon, ob man dafür oder dagegen ist, dass der Familiennachzug für diese Person mit diesem Status ermöglicht werden soll oder nicht. Es ist nicht klug, zu schnell zu handeln, denn diese zu schnellen Handlungen der letzten Jahre haben ja auch zu großen sozialen Konflikten geführt. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, das sagte ja keine der politischen Kräfte, auch die FDP, die aus den Verhandlungsgesprächen dann auch ausgeschert ist, hat ja nie gesagt, dass sie grundsätzlich dagegen sei, sondern dass es zumindest verzögert werden soll, bis tatsächlich klare Verhältnisse herrschen. Das, was jetzt zum Beispiel im Zeitartikel, den wir zitiert haben, kritisiert wird, ist, dass einfach spekuliert wird, dass der Krieg schneller beendet sei als oder beziehungsweise in einem kurzfristig beendet werden könnte in Syrien und Irak und dementsprechend sich dann diese Diskussion erübrigt. Aber ich sehe auch nicht, wo das Problem diesbezüglich läge. Und ich sehe dann auch jetzt spekuliert, es sind sehr viele Menschen aufgenommen worden, sehr schnell aufgenommen worden. Das hat unser Land in Probleme gebracht in Bezug auch auf das Ökonomische, auf das Integratorische. Das heißt, wir müssen dann tatsächlich uns fragen, ob es tatsächlich Sinn macht, so schnell noch mehr Personen nachzuholen, die nicht nur Schutz mitunter benötigen, sondern auch Unterstützung, Integrationskurse, Behausungen, medizinische Versorgung. Wir sollten das nicht überhasten. Und findest du diese Angelegenheit wirklich so brisant, dass sie der Grund des Zusammenbruchs der Jamaika-Koalition wurde? Ja, sicher, weil das ist momentan das meistdiskutierte Thema in unserer Gesellschaft. Es ist momentan das wichtigste Thema. Es ist allgegenwärtig. Jeder spricht darüber, jeder hat darüber eine Meinung und die Fronten sind äußerst verhärtet. Es geht auch um die Klarstellung, dass nicht jeder ein anerkannter Asylant ist, A. Und B, ich sehe es als nichts Verwerfliches an, tatsächlich erstmal abzuwarten, um zu sehen, wie sich die Länder entwickeln. Ob tatsächlich zeitnah sich die Kriegshandlungen einstellen in Syrien und Irak und die Personen, die tatsächlich unter den subsidiären Schutzstatus in Deutschland sich aufhalten, vielleicht nicht sogar selbst in die Heimat zurück müssten, weil der Status an sich geklärt ist. Das heißt, sie haben kein Asylgrund. Sie genießen einen anderen Status und wenn der Konflikt vor Ort vorbei ist, müssten sie theoretisch nach Völkerrecht auch, nicht nur nach deutschem Recht, in die Heimat zurück. Wenn wir jetzt diese Diskussion tatsächlich mit Familiennachzug, das sieht man in den Zahlen, das sieht man, das sah man in den Verhandlungen mit den Grünen, mit jetzt auch mit den Sozialdemokraten, die das als Grundvoraussetzung stellen für eine vermeintliche, mögliche neue GroKo, also große Koalition mit der Union nach den Scheitern der Jamaika-Verhandlungen. Ich finde das absurd, weil es auch überhaupt keine Differenzierung mehr ermöglicht in Bezug auf den Status derer, die ins Land kommen. Also dann wäre die einzige Regierungsmöglichkeit Schwarz-Gelb als Minderheitsregierung. Ja, das heißt, weil ich gehe auch nicht davon aus, dass nach Neuwahlen sich die Konstellationen anders ergeben werden. Das heißt also, das ist das, was ich für wahrscheinlicher halte, als Neuwahlen oder eine Koalition bestehend aus anderen Parteien. Und was denkt ihr? Glaubt ihr, dass der Familiennachzug der richtige Weg ist? Oder denkt ihr, dass wir etwas mehr warten sollten, um zu sehen, wie sich die Lage in den Ländern, in den Heimatländern der entsprechenden Personen entwickelt? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Und wenn euch unser Content wirklich gefällt und ihr uns unterstützen wollt, Links zu Patreon, Bitcoin und PayPal sind unten in der Beschreibung. Danke und ciao!